Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Frequency, die Sendung rund um Netlabels und freie Musik aus dem Netz mit neuer Sendezeit. Nun also alle vier Wochen, donnerstags von 13 bis 14 Uhr. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Grasse. Hallo. Heute werde ich wunderbare Musik aus dem Netz vorstellen, die ganz legal und kostenlos auf euren Download wartet. Außerdem gibt es zwei kleine Interviews mit Musikern und Machern der Szene. Dazu später mehr. Los geht's mit Henrik José und seiner aktuellen Release bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds. The Little Things heißt seine aktuelle EP, genauso wie das folgende Stück. Sphärische, gefühlvolle Popmusik mit elektronischem Einschlag. Ein kleines Meisterwerk des Schweden aus Malmö. Thank you. The Little Things von Henrik José aus Schweden von seiner gleichnamigen The Little Things EP. 5 Stücke sind auf dem Mini-Album und die kann ich nur wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Seit 1995 macht Henrik José Musik und seit 1997 gibt es seine Musik auch schon frei im Netz. Er war also einer der ersten, die das Internet als Plattenfirma-Ersatz verstanden. Bis vor kurzem veröffentlichte Henrik unter dem Namen Bliss. Die Little Things EP ist nun die erste offizielle Release als Henrik José. Erschienen ist das Ganze bei dem wirklich geschmackvollen Netlabel aus Göteborg 23 Seconds. Wir hören noch ein Stück der Little Things EP, Magnet in My Mouth. Henrik José. Jose mit Magnet in My Mouth von seiner Little Things EP, erschienen bei 23seconds.org. Download und Infolinks findet ihr auch bei uns im Netz unter byte.fm/magazin. Nach den doch eher weiten Flächen im elektronischen Popgewand von Henrik Jose wird's jetzt ganz akustisch und minimalistisch, denn bei Anna Rose gibt's nur Gesang und Klavier. A Mirror Sitting von einer EP, die wortwörtlich für verregnete Tage bestimmt ist, Something for a Rainy Day. Anna Rose mit gesanglicher Unterstützung von New. Leider bleibt verborgen, wer genau das ist. Anna Rose zumindest stammt aus den UK und könnte als Multi-Instrumentalistin bezeichnet werden. Auf einem Song ihrer Debüt-EP spielt sie angeblich sogar Klavier und Gitarre gleichzeitig. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, wie das wohl funktioniert. Dedicated Records heißt das Netlabel, das die Musik von Anna Rose im Netz veröffentlicht. Und dahinter steckt ein junger Amerikaner aus Chicago, Bradley. Er betreibt Dedicated Records aus einem sehr einfachen Grund. Er liebt Musik und will, dass so viele Menschen wie möglich die Musik seiner Künstler hören und sie ebenfalls lieben lernen. I mean, I'm not a musician myself, so it's not for me really, it's for the artists. I love the music that each and every one of them create and play. I've actually become good friends with a lot of them, and it's just fun, and it's great to see other people enjoy the music that they create as well. Ein Dedicated Records Künstler ist Haneley aus Kiew, hier mit einem Stück seiner Into the Sea EP mit Text von Maria Navrotskaya, To Live. Життя страстно, самозабвенно, по-настоящему легко, долго, быстро, нежно, кисло. кресло, сладко вместе, просто смеясь, понарошку, по кабутке, горячо, ярко, горько, бешено, рыдая, молча, весело, пьяно, рядышком, маленьким воробушком, утренним солнышком, нежным запахом, мыльными крыльями, морскими прибоями, быть разной, простой и опасной, совестью вольную, солью несольную, гулять племяшкой детей, чтоб ты не уходил, щелкать световыключателем, до старости оставаться мечтателем, научиться без тебя обходиться, дружить заводной птицей, носить платье в горошек ситцевое, беречь свободу, пить по утрам святую воду, трепетом, шепотом, плача от боли, корчась от хохота, заново, заново, ветрено, босиком, кувырком, праздником, чудом, зарыться в песок, с утра искать правый носок, щуриться, строить друг другу глазки, вместе придумывать сказки, продолжать фразу, как же я влюбилась сразу, вовремя, не вовремя, молилась Богу, выбрала ту дорогу, быть крошкой, лопать варенье ложкой, без рентгенов, без испорченных генов, мостами, каблуками, кофе с трюфелями, держать руками, ногами, жирафьими шеями, мокрыми головами, открытыми сердцами, сонными вечерами, без прошлого, без пошлого, мягкими поцелуями, буднями трудными, судьбой бордовой, бумагой с каракулями, есть хлеба горбушку, дышать в ушко, глазами храбрыми, губами беспомадными, холодными носами, тайком, со слезами, до упора газа педаль, поедая горечь и миндаль, в ванной восхищаться линией плавно, видеть себя вновь, когда идет носом кровь, fuck you, рак, покормить голубят, проиграть в лотерею, побыть для ребенка феей, обнять подругу веко, на самолете лететь далеко, задыхаться от счастья, крича от восторга, зла не помню, мятая рубашка, вчерашней кастрюли с кашей, никому не нужным опытом, грохотом, звоном колокольным, здесь и сейчас, жить всего раз, Господи, как же хочется жить. Well, I call myself Heinle, I'm from Kyiv, Ukraine, and I'm a composer and music producer. I'm making music since 2003. It's been 7 years now. As far as I remember, Bradley from Dedicated found me on MySpace and messaged me. I've already had material for the whole EP, quite conceptual material, so we released the Into the Sea pretty fast. Actually, we're about to make another release on Dedicated. This time it's a collaboration with a brilliant American poet, Matt Finney. And stylistically, it's a kind of spoken word, minimalist, post-rock, ambient crossover. Gesprochenes Wort verbunden mit Musik muss also nicht immer Rap und Hip-Hop sein. Heinle aus der Ukraine war das im O-Ton. Der Komponist und Produzent hat unter dem Namen Heinle bereits 5 Alben und EPs veröffentlicht. Meine Lieblingsrelease von ihm ist ein Remix-Album, in dem er alte Jazz- und Soul-Legenden mit dunklem Trip-Hop und Drum-Bass untermalt. Wir hören Black von der eben beschriebenen Post-Hope-LP. Thank you. Hanely mit Black zu finden ist dieser Song auf der Post-Hope LP. 11 Stücke sind auf diesem Album. Unter anderem remixt er darauf den gesanglichen Part von Al Green, Aretha Franklin, Dusty Springfield oder auch James Brown. Seine Remixe stehen allesamt unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, jeder darf seine Musik herunterladen, kopieren und sogar bearbeiten, also wiederum remixen. Jedoch all das nur im nicht kommerziellen Rahmen. Ein Problem gibt es dabei, er nutzt nicht autorisierte Samples, den Gesang von Soul- und Jazzgrößen eben. Aber Hanely hat damit kein Problem, denn er sieht Musik und Kunst generell als eine Form des Teilens. Er nennt es einen sozialen Austausch. Man kann diese Verwendung von nicht autorisierten Samples und deren Befreiung in seiner Musik also durchaus als Protest verstehen. Yeah, I actually knew about the Creative Commons quite a long time ago, and I chose that because it just makes sense to me. Because I'm all for sharing, uploading, downloading music, and I'm all for the business model introduced by Trent Reznor from Nine Inch Nails and Radiohead. I think, personally think it's a giant step in killing at last the organizing major music industry, the evil ones, and bringing life to indie artists and labels, the good ones. I'm always happy when my music is shared or mixed, used in other projects, as long as this is non-commercial, of course. It's the way it's supposed to be. Music is art to me. And art is a social act. It is the act of sharing. Kunst bedeutet zu teilen, so Hanely aus Kiew. Wer seine Musik teilen und verteilen möchte, kann es tun. 5 Veröffentlichungen von ihm findet ihr unter Hanely, also hainali.bandcamp.com. Links gibt's aber auch bei uns unter byte.fm/magazin. Push, you've had it. Stockfinster alias Sebastian Borg war das mit dem Track Push Push, erschien auf dem Album Dead Line. Das wiederum ist zu finden bei sutemos.net. Und weil es so schön war, kommt gleich noch ein Track hinterher. 17 Days von Stockfinster hier auf Byte FM. Thank you. 17 Days von Stockfinster. Dahinter steckt nicht ein Deutscher, wie man denken mag bei diesem Namen, sondern der Schwede Sebastian Borg. Das Interessante an seiner Musik, er vermischt elektronische und akustische bzw. mit echten Instrumenten erzeugte Klänge auf sehr talentierte Weise, wie ich finde. Das beherrscht auch noch ein anderer Schwede auf ganz besondere Weise, Boy Omega, nämlich aus Göteborg. Bei ihm ist die Gewichtung jedoch eher umgekehrt, mehr Akustik als elektronische Klänge, zumindest auf der aktuellen Follow the Herd EP, denn auf der sind auch klassische Singer-Songwriter-Stücke wie dieser hier, The Rejection Letter. Let's be yours. Boy Omega mit Follow the Herd von seiner gleichnamigen EP. Die erschien im Februar bei It's a Trap, ein skandinavisches Label und gleichzeitig auch irgendwie Online-Magazin, das auch musikalisch sehr viel Wert auf Musik, auf skandinavische Musik legt. Wer mehr hören möchte, auf itsatrap.com gibt's 14 Alben und EPs von diversen skandinavischen Künstlern, unter anderem von Björn Kleinhans, Tobias Hellqvist oder, wie eben gehört, Boy Omega. Von nordischen Indie-Pop-Klängen kommen wir nun zu chillig-jazzigem Hip-Hop, und zwar von den Lo-Fi Scientists. The Trunk heißt dieser Track. Yo, no borders, no collars on tracks like flow drugs. Mental derailment, changing course on the page of source. Hip hop's not found, it's in the heart, in the air, in the soul underground. She's the trooper, the brain too stupor in the waffle cone or a microphone. Amplification, musical voice, they could take the cake, but I'ma make a choice. No Rolls Royce, no platinum wrist. Communication is the only gist. Miss most times when clowns bust rhymes. Going by the book but can't see the signs. Blinded, binded to limited thinking. Trying to fit the mold while it's steadily shrinking. Sinking the self just to be on the shelf. Sold and stored so the truth's ignored. In a race to get spots on a chart or board. Consumed by hordes of compulsive spenders. Who buy for trend but don't comprehend what they hear, unless it's clear on radio stations through over rotation, endorsing the product to the point of hypnotic, social narcotics to merchandise, the constant soundtrack to Earth's demise, with ties to guys whose only goal is exploit the music to devoid the soul, say what sells to compel cash dollars, attach change to the brains for the mental collars. Now who's the baller, who's the Mac, who's killing this man for a paper stack? The Mac, who's killing hip hop for a paper stack? Your mind like a shadow, what the fuck, yo? Enter the temple, bow your head, give respect to the dead and the living. Face it east, Osiris stomps the beast. Feel the life force increase to a higher degree, pouring from behind the veil. Refined by the breeze of the heavenly bodies, invisible force feels that influence your everyday life. Sharpening the blade of a nightfall dagger. Yo, we can't linger between two worlds forever. Physical, spiritual, the training is mental, purely to achieve the goal, which is found within the soul. And that's my goal. With this music, I'm only a vehicle, or an instrument for rhymes and instrumentals. Playing in the dark, my nature gets sparked. The fire that embarks you on a journey towards the sun. The guns will be useless, the souls will be deducted. In the dark, they reduce to nothingness. Material really has no value. Man-made concepts that would eventually destroy the very community in which we live. It works so hard to build. Who's the baller? Who's the Mac? Who's killing this music for a paper stack? Yo, who's the baller? Now who's the man? Who's killing hip hop for a paper stack? I can give a fuck what you made in the kid. Whack, bang, bang, yo, let me sound. Don't give a crap, I got a lot of rap on the map. This is the beginning of something new, cause I don't need a penny to write rhymes true. The need to succeed and the need for greed clouds out the thoughts of every rapper but me. I got all the backing I need, THC, BPC, fuck making money, cause I write rhymes free. It lets me be me and I have to be free. Yo, otherwise all you guys will be staring at yourself when you're looking in my eyes. And I don't like the thought of you boring motherfuckers taking me down to your size. So I walk a different line and I hope it's no surprise. Watch my mind when I rap, cause my mouth ain't telling lies. And I know you know that I got the lines you like to lie. I know you know that I got the lines you like to buy. I'm like the white kid with glee, I hear my thoughts and reconcile. You're sounding like a child, so go on back to school. Cause rapping meant for you, so why you even try? Fuck, that's that. Done with this shit. Fucking paper stackers and all that bullshit. Yo, cheese, Japanese tourists. Hey, yo, who's the baller? Who's the Mac? Who's killing this music for a paper stack? Real hip hop, wanna shut it down. I say, shut up, clown. Hey, yo, who's the baller? Now, who's the Mac? Who's killing hip hop for a paper stack? Real hip hop, wanna shut it down. I say, shut up, clown. All the wackest rappers. All the wackest rappers. All the wackest. fast schon klassischer Hip-Hop von den Lo-Fi Scientists. Dahinter stecken Mr. Moods aus Kanada, der für die Beats verantwortlich ist, und ein gewisser Le Reveur aus Frankreich, der sich um das Sampling kümmert. Zusammen bilden sie die Lo-Fi Scientists und ihre selbst betitelte EP erschien bei Dusted Wax Kingdom, ein Netlabel aus Bulgarien. Dabei handelt es sich also um Musik, die über das Internet entstand und auch so vertrieben wird, typisch Net-Audio eben. Ähnlich ist das auch bei Pixel Lord. Der experimentelle Hip-Hop stammt aus Moskau. Die Netlabel-Betreiber kommen aus Deutschland und Italien. Die Rede ist vom Error Broadcast Kollektiv. Quartz Boy heißt ein Track von Pixel Lord zu finden auf der Lucid Freaks EP. What God's Boy von Pixel Lord. Lucid Freaks heißt die passende 4-Track-EP dazu und mittlerweile gibt's auch diverse Remixe der EP, allesamt zu finden auf error-broadcast.com. Wir bleiben bei experimenteller Musik, wir verlassen jedoch den Bereich des Hip-Hop und steigen ein in Musik, die elektronische Bits und Pieces mit Gitarren vermischt und dabei fast schon leichtfüßig und improvisiert wirkt. Man könnte es beinahe Krautrock nennen. Blur Mud, hier mit dem Stück The Broken City. Broken City von Blur Mud war das. Das spanische Musikprojekt beschreibt sich selbst überraschenderweise mit dem Begriff Pop und das gleich dreimal hintereinander. So steht es zumindest auf der MySpace-Seite der Künstler. Mit dieser interessanten Definition von Pop beenden wir die Sendung fast, denn ein Song gibt's noch. Der ist definitiv kein Pop, er dürfte weit davon entfernt sein. Es handelt sich um instrumentale Rockmusik, die von vielen wohl als Post-Rock bezeichnet wird. Millhaven heißen die vier Jungs aus Bochum und die klingen so, als würden sie mit ihrer Musik die Welt erobern wollen. Wer sich auf den Sound einlässt, wird nämlich ganz schnell gefangen und überwältigt sein. Animal 3K heißt dieses Stück, was jetzt im Hintergrund schon anläuft. Millhaven, das selbst betitelte Album dazu. Zu finden ist das Ganze bei dem ebenfalls aus dem Ruhrpott stammenden Netlabel 12 Rack. Und damit verabschiede ich mich auch. Alle Info- und Download-Links dieser Sendung findet ihr auf byte.fm/magazin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss.